Wachsender Sorge betrachtet man in Estland die Verschärfung der Krise zwischen Litauen und Moskau. Übereinstimmend wird von allen führenden Politikern das Vorgehen Moskaus als Politik der harten Hand verurteilt und auf die Solidarität der baltischen Staaten verwiesen. Der Oberste Sowjet in Tallinn hatte am Wochenende beschlossen, im Falle einer gegen Litauen verhängten Blockade Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Diese Politik betrifft nicht nur Litauen, sondern auch die beiden anderen baltischen Republiken, sagte der Vorsitzende des Obersten Sowjet von Estland, Arnold Rüütel, auf einer Pressekonferenz. Größer als der materielle Schaden ist seiner Meinung nach der politische für die Gesamtunion. Deshalb müssten so schnell wie möglich Gespräche am runden Tisch aufgenommen werden. Sollte es aufgrund der von Moskau angedrohten Blockade zu Engpässen bei der Rohstoff- oder Benzinversorgung in Litauen kommen, so werden wir überlegen, was wir an Ersatzlieferungen den Litauern anbieten können, kündigte ebenfalls Trifime Velisti, einer der Führer des estnischen Kongresses, an, in dem die Oppositionsparteien zusammengeschlossen sind. Dieser Kongress, dessen Ziele von der Mehrheit der Abgeordneten im Obersten Sowjet unterstützt werden, bezeichnet sich als die alleinige Vertretung des estnischen Volkes. In ihm formieren sich auch die radikalen Kräfte. Dennoch stellt man auch eine gewisse Art von verhaltener Kritik an den Litauern fest. Nach Meinung Velistis habe das bisherige Vorgehen den Litauern wenig genutzt und Michael Gorbatschow in eine schwierige Lage gebracht. Präsident Rüütel gesteht zu, dass er für die Position Moskaus Verständnis aufbringe. Auch der neu gewählte Vorsitzende der KP Estlands, Arno Silari, lässt, nachdem er die Politik Moskaus verurteilt hat, erkennen, dass der estnische Weg in die Unabhängigkeit sich von dem litauischen unterscheidet. Zu jenem Raskol zur Spaltung der kommunistischen Partei ist es zwar auch gekommen, doch sitzen die neu gegründete unabhängige KP und die alte Moskau-treue KP zusammen im ZK Estlands. Die endgültige Loslösung hat man auf den Herbst, also auf die Zeit nach dem Parteitag in Moskau, verschoben. Eine Situation, in der das Militär Gebäude besetzt, um das Eigentum der Partei zu schützen, will KP-Chef Silaris auf jeden Fall vermeiden. Ihm geht es darum, den Weg des Dialogs zu suchen. So bezeichnet er Gorbatschow noch immer als unseren Präsidenten. Von seinem Antrittsbesuch als Parteichef Estlands ist er gerade aus Moskau zurückgekehrt. Am heutigen Mittwoch wird ebenfalls Präsident Rüütel mit dem sowjetischen Staatsoberhaupt in Moskau zusammentreffen. Denn trotz aller vorsichtiger Töne zeichnet sich eine Krise mit Moskau ab. Nachdem der Oberste Sowjet Estlands eine Erklärung über den unabhängigen Status der Republik verabschiedet hatte, drohte Gorbatschow Rüütel in einem Telefongespräch mit den gleichen Maßnahmen wie in Litauen. Die Antwort ist nicht ganz einfach, aber ich schätze im höchsten Fall etwa 4 Wochen. Man hat Vorräte. Welche? Welche reichen für wie lange? Es gibt also offizielle Vorräte, staatliche Vorräte und dann gibt es die sogenannten schwarzen Vorräte der einzelnen Betriebe, die dem sowjetischen System angepasst sind. Aus Sicherheitsgründen hält jeder Direktor irgendwelche Rohstoffe bei sich als schwarzen Bestand, um auch dann Rohstoffe zu haben, wenn irgendwelche Lieferschwierigkeiten eintreten. Diese Mengen sind nicht kalkulierbar. Die offiziellen Vorräte sind aber nicht sehr groß. Allgemein redet man von einer hohen Abhängigkeit von Moskau. Wenn Sie in Moskaus Position wären, wenn Sie sich da einmal hineindenken, wie würden Sie es machen, wenn Sie Litauen ordentlich wehtun wollten? Ich würde ihm zunächst das Erdgas sperren, dann das Erdöl sperren. Dann würde ich die Belieferung des einzigen Kernkraftwerkes mit Elementen sperren. Ich würde sämtliche Rohstofflieferungen, angefangen von der Baumwolle bis zum Waldstahl, einstellen. Und dann sind die Litauer pleite. Und was die Nahrungsmittel angeht, wie läuft das? Litauen ist ein Exportland in diesem Bereich. Hat also selbst, wenn es wollte. Ja, ausreichend und das ist die einzige Ware, die sie in größerem Maße auch liefern können. Hm. Litauens Präsident Landsbergis rechnet neben der moralisch-politischen Hilfestellung des Westens allgemein, Washingtons insbesondere, vor allem mit der wirtschaftlichen Hilfe, wenn es drauf ankäme, der skandinavischen Länder. Wie viel Illusion macht er sich da oder wie viel mögliche Realität? Ja, wer wird denn à fond perdu Geld geben? Die Litauer haben keine Waren, um das zu bezahlen. Der Bedarf Litauens für den Fall, dass die Russen alles sperren, liegt bei 12 bis 15 Milliarden Dollar. Um die Güter einzukaufen auf dem Weltmarkt. Wo sollen diese Mengen herkommen? Allein bei Öl sind es 1,4 Milliarden Dollar, bei Gas sind es 600 Millionen Dollar. Wer wird denn das freiwillig ohne Gegenleistung geben? Und wenn die Schweden jetzt ihr Herz für die Litauer entdecken? Ja gut, aber die werden doch auch nicht à fond perdu Geld geben. Mhm. Die Gutmütigkeit hört bekanntlich immer da auf, wo es ums Geld geht. Ja. Und die Hilfsbereitschaft auch. Wenn die sowjetische Marine die Häfen sperren würde, sie schließen eine solche Hilfe ja praktisch schon aus. Wenn es aber zu solchen Hilfsmaßnahmen käme, die sowjetische Marine würde diese Häfen sperren, das wäre dann auch rechtlich gesehen, nach internationalem Recht, ein offener Akt der Aggression. Das geht eigentlich nicht so einfach. Müsste sich das Moskau... Das würden wir mit Sicherheit nicht tun. Warum nicht? Warum sollen sie das? Wenn die Amerikaner Geld spendieren wollen, bitte, da wird sie mit Sicherheit Gorbatschow nichts dagegen haben. Ich bin überzeugt, er wird nicht eine einzige militärische Aktion in Kraft setzen. Was glauben Sie, was geschieht die nächsten Tage, wenn Sie sind Experte, was glauben Sie, wie die nächsten Schritte aussehen werden? Zunächst mal haben die Russen gedroht. Und jetzt werden sie erstmal abwarten, was die Litauer sagen. Im Augenblick laufen die Litauer wie die aufgescheuchten Hühner durcheinander. Ja, die Litauer sind sich durchaus im Klaren, welche Konsequenzen das hat. Und ich glaube auch nicht, dass der Linans Bergis die Illusion hat, dass Amerika 14 oder 12 Milliarden Dollar spendieren wird. Die werden also nachgeben. Wenn sie nicht nachgeben, werden die Russen als erstes den Gashahn etwas zudrehen. Dann werden die Kraftwerke nicht mehr funktionieren, dann werden die beiden Chemiewerke nicht mehr produzieren können. Und das wird die erste Sache sein. Die zweite Sache wird sein, dass sie den Ölhahn zudrehen. Moskau sitzt an langem Hebel. Sie glauben, Litauen hat keine Chance, als einzulenken? Nicht die geringste. Musik.